Generation On. Der ETM Podcast. Hallo, hier sind Patricia und Sina. Wir sind Studentinnen der Theater- und Medienwissenschaften an der FAU. Wir befinden uns hier gerade in einem der größten Dschungel der Welt, dem Studentendschungel. Ihr wundert euch sicher, was wir mit dem Begriff Studentendschungel meinen. Was versteht ihr eigentlich unter Studentendschungel? Ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht einfach was damit zu tun hat, dass man am Anfang einfach, wenn man neu auch in eine Stadt kommt, die nicht so die Möglichkeit dann hat, sich irgendwie zu orientieren. Dschungel ist ja auch alles ganz wüst durcheinander und ich weiß gar nicht, in welche Richtung man eigentlich gehen soll und wo man Ansprechpartner findet vielleicht. Ja, dass es am Anfang einfach total chaotisch ist, dass man überhaupt nicht durchblickt. Also mit der Prüfungsordnung, mit dem ganzen Mein Campus, OPAC, Stud-On, dass das einfach ziemlich verwirrend ist. Also ich denke dabei natürlich an eine neue Stadt, neue Leute, eine neue Wohnung, die man sich suchen muss. Einfach viele Eindrücke, die man noch nicht kennt, mit denen man erstmal fertig werden muss. Und das kann schon sehr verwirrend sein. Und vielleicht muss man sich da auch erstmal durchschlagen, eben wie durch einen Dschungel. Dass keiner so wirklich weiß, wie der Hase läuft. So, ihr lieben Studienanfänger, jetzt wisst ihr, was unter dem Begriff Studentendschungel zu verstehen ist. Es heißt nicht, dass Studenten etwa fleißig wie Bienchen sind oder dass das Studentenleben einfach affengeil ist. Nein, mit dem Begriff Studentendschungel erinnern wir uns an den Studienbeginn zurück. Dieser war für mich das reinste Chaos. Und für dich, Patricia? Ja, Sina, für mich auf jeden Fall auch. Ich bin mir vorgekommen wie Mowgli, der ja im Dschungel ausgesetzt wurde. Ich war echt total auf mich alleine gestellt und musste zusehen, wie ich ohne Hilfe zurechtkomme. Erst nach ein paar Wochen habe ich eigentlich den Mut aufgebracht, einfach drauf loszufragen und mir vor allem bei Studenten älteren Semesters ein paar Tipps zu holen. Zum Beispiel, in welchem Teil des Erlanger Dschungels sich die Stinzingstraße befindet. Mein Tipp an euch, besorgt euch gleich zu Beginn eures Studiums in Erlangen einen Stadtplan. Den werdet ihr nämlich brauchen, da die Räumlichkeiten der Uni kunterbunt verteilt sind. Also ihr merkt schon, der Start ins Unileben war für mich gar nicht so einfach. Deshalb wollten Sina und ich einfach mal von anderen Studenten der Uni Erlangen wissen, wie sie ihren Studienbeginn empfunden haben. Ich fand es ein bisschen chaotisch, weniger gut informiert, aber dadurch, dass wir eine größere Gruppe waren am Anfang, hat man sich gut zurechtgefunden, weil jeder ein paar Infos hatte, die er von irgendwo geholt hat und dann ging das schon. Das Einzige, was man gemerkt hat, die ersten zwei Semester hatten wir halt Sitzplätze auf den Stufen und so weiter, da waren wir halt einfach zu viele für die Räume. Also ich habe mich im ersten Semester für keinen einzigen Kurs angemeldet, weil ich wusste nicht, dass man sich über meinen Campus bis zu einem bestimmten Datum anmelden muss. Puh, Patricia, das sind ja schon echt mal viele Meinungen zu dem Thema Studienbeginn. Daraus wird ja schnell ersichtlich, dass es wohl vielen Studenten so ging wie uns zu Beginn. Aber lasst euch davon auf keinen Fall abschrecken. Wir haben hier jetzt auch noch ein paar Tipps von den Studenten für euch. Also keine Angst haben zu fragen, bewusst auch in Tutorien gehen und ältere Semester fragen. Ja, und ansonsten auch Lerngruppen oder sowas gründen und sich da nochmal austauschen. Manchmal war es auch ganz gut, wenn man einfach in die Uni gegangen ist und Leute gefragt hat. Die Seite vom Studentenwerk hilft, glaube ich, bei vielen Sachen schon weiter. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich die Internetseite sehr gut finde, also die von der FAU, da findet man ganz gut was. Oder dass man halt echt einfach immer höhersemestrige fragt oder wirklich so lange einfach zum Professor vorgeht und ihn so lange quält, bis er einem dann irgendwie ausreichende Auskunft gibt vielleicht. Ich hoffe, diese kleinen Tipps waren hilfreich. Abschließend gebe ich euch noch ein paar Infos mit auf den steinigen Weg durch den Dschungel. Wie ihr bereits schon aus den Interviews erfahren habt, organisiert sich die Uni vor allem über drei große Plattformen. Diese sind zum einen das UniWiss. Auf dieser Seite habt ihr einen Einblick in das gesamte Vorlesungs- und Raumverzeichnis. Für Kurs- und Prüfungsanmeldungen sind die Seiten Stud-On und Mein Campus relevant. Ja, und eine weitere nützliche Homepage ist zum Beispiel der Navigator der Uni Erlangen. Unter navigator.fau.de könnt ihr viele Informationen rund ums Studium sammeln. Zum Beispiel habt ihr die Gelegenheit, Studienangebote der FAU zu durchwühlen und herauszufinden, welches Studium hier gut zu euch passt. Lest euch am besten auch das Uni-ABC auf dieser Seite aufmerksam durch. Danach habt ihr zumindest schon mal einen Plan, was ihr zum Beispiel über Anwesenheitspflicht, BAföG oder die Zimmersuche wissen müsst. Am besten schaut ihr einfach bei den Infotagen der Universität Erlangen vorbei. Diese finden vom 24. bis zum 26. September 2013 statt. Hier habt ihr die Gelegenheit, euch in einem persönlichen Gespräch mit Studenten, Dozenten und Mitarbeitern der Uni top informieren zu lassen. Das war Willkommen im Dschungel mit Patricia und Sina. Thema der nächsten Woche: Studium. Und dann? Generation Off.